ist nicht die Aufgabe der Kunst, im Unrat, des Unrates wegen zu wühlen. Den Menschen nur im Zustand der Verwesung zu malen, Kretäs als Symbol der Mutterwerdung zu zeichnen und krumme Idioten als Repräsentanten der männlichen Kraft hinzustellen. Man redet daher auch hier nicht von einer bedrohten Freiheit der Kunst, so wenig man einem Mörder das Recht zur leiblichen Tötung von Mitmenschen gibt, weil man ansonsten einen Eingriff in seine Freiheit vornehmen müsste. So wenig kann man einem anderen das Recht geben, die Seele eines Volkes zu töten, nur damit seine schmutzigen Fantasie und Zügellosigkeit keine Hemmung auferlegt wird.